Dieser Effekt nennt sich Sauce-Bernays-Syndrom. Man könnte auch Tequila-Problem sagen. Es ist für den Ekel das, was eine posttraumatische Belastungsstörung für die Angst ist. Das Syndrom macht deutlich, dass so wie Angst auch Ekel zu viele falsche Positive erzeugt, also Fälle, bei denen wir uns ekeln, obwohl gar keine Infektions- oder Vergiftungsgefahr besteht. Wie bei der Angst ist das evolutionär sinnvoll. Lieber zu vorsichtig als zu risikofreudig. Wie die Angst ist also auch der Ekel häufig irrational, weil er uns gar nicht vor Verunreinigungen schützt. Einige ekeln sich zum Beispiel davor, auf einem Sitz im Bus Platz zu nehmen, der noch warm vom Vorgänger ist. Hier greift das Gesetz der Kontaktmagie, das sagt, ist eine Person einmal in Kontakt mit einem Gegenstand gekommen, bleibt diese Verbindung ewig bestehen, im Guten wie im Schlechten. Das Prinzip einmal Kontakt, immer Kontakt liegt nicht nur dem Ekelmechanismus zugrunde, sondern findet sich im Denken vieler Menschen. So essen die Krieger einiger Naturvölker die Herzen von Raubtieren, um sich deren Kräfte dauerhaft einzuverleiben. Dieselbe Idee des magischen Kontakts bringt Autogrammjäger dazu, die Unterschrift von Prominenten für wertvoll zu halten, weil das Autogramm einen Kontakt zum Urheber herstellt. Die Idee ist auch am Werk, wenn Sammler auf Auktionen viel Geld für ein altes Kleid bieten, nur weil es Marilyn Monroe getragen hat. Wenn wir bei Kunstwerken und Einzelstücken also eine Aura verspüren, wie der Philosoph Walter Benjamin es nennt, dann geht diese Empfindung auf einen uralten biologischen Vorgang zurück. Beim Ekel gehört die Vorstellung von Kontaktmagie zum Schutzmechanismus. Wer für Kontakt sensibilisiert ist, meidet lieber einmal mehr die Berührung als einmal zu wenig. So wollten in einem anderen klassischen Versuch die wenigsten Versuchspersonen ein Glas Orangensaft trinken, in das Forscher eine tote und vollkommen sterile Kakerlake einmal kurz eingetunkt hatten. Auch wenn die Personen rational verstanden haben, dass von dem Saft keine Gefahr ausging, hat der Ekel die Situation anders bewertet. Der Saft war für sie durch die Kakerlake für immer verunreinigt.